Sie hören nun einen Dialog zwischen Nachbarn. Der Mann hat ein Haus gebaut und ist vor kurzer Zeit eingezogen. Hallo, Herr Peters. Wie geht's Ihnen? Ist im Haus schon alles fertig? Ja, drinnen ist das meiste fertig. Aber hier draußen im Garten, da gibt es noch viel zu tun. Das glaube ich Ihnen. Und bis Bäume und Büsche groß werden und alles schön eingewachsen ist, dauert es schon ein paar Jahre. Wollen Sie den Garten selbst anlegen? Nein, das macht eine Firma für uns, ein professioneller Gartengestalter. Der gestaltet uns die Fläche vor dem Haus mit Steinen und niedrigen Büschen. Aha, dann wird das eher so ein moderner Garten mit viel Stein und Beton? Ja, genau. Als Begrenzung zur Straße wollen wir eine Art Mauer haben. Wir lassen Eisengitter aufstellen und mit Steinen befüllen. Die kenne ich. Gabionen sind das. Wissen Sie, ich bin ja eher für einen naturnahen Garten mit Wiese, vielen Blumen, Hecken und einem Teich. Ich bin der Ansicht, dass ein grüner Garten einen hohen Erholungswert hat. Das kann schon sein. Aber ein Nachteil ist, dass ein naturnaher Garten auch viel Arbeit macht. Ja, da haben Sie recht. Aber gerade bei uns in der Stadt ist es wichtig, an die Natur zu denken und auch Platz für Vögel und Insekten zu schaffen. Das stimmt zwar, nur man darf auch nicht vergessen, dass große Bäume und hohe Hecken viel Schatten machen. Und erst die Blätter im Herbst. Dann hat man gleich Bewegung an der frischen Luft. Und ein weiterer Aspekt ist, dass Bäume CO2 in Sauerstoff umwandeln. Sehr wichtig bei unserer hohen Luftverschmutzung und dem vielen Verkehr. Wie auch immer, etwas anderes. Möchten Sie und Ihre Frau am Wochenende zu uns zum Grillen kommen? Sehr gerne. Vielen Dank. Und wer weiß, wenn Sie dann unter unserem schönen alten Apfelbaum sitzen, vielleicht pflanzen Sie dann doch noch den einen oder anderen Baum in Ihrem Garten.